Ich bin süchtig nach Marihuana und Crystal Meth. Ich fühle mich, als würde ich auf einem Sonnenstrahl wandeln. Fieber, Schaum und Kontakt. Thank you.